Zum Tag der Sonne gab am 15. März der peruanische Verlag Hittisak das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Il-sung, das Gesetz über das Volksgesundheitswesen in der TVRK in Broschüre heraus.